Sie haben sein Bild besudeln wollen. Sie haben, nachdem sie ihm alles genommen, auch seinen Leichnam geschändet, indem sie ihm den erbetenen Platz in der Gruft von Speyer versagten. Weil Ottbert dem Freund eine Ruhestatt in seinem Dome gab, wurde er gebannt, der Leichnam aber ausgegraben und in einer ungeweihten Kapelle bewahrt. Schon in Speyer beigesetzt, ist er durch die Unduldsamkeit seiner Feinde wieder der Ruhe entrissen worden. Erst nach 5 Jahren, 1111, wurde er in Gegenwart des Sohnes, der ihn inzwischen am Papst gerecht und die Lösung seines Bannes erreicht hatte, zur Ruhe gebracht. Aber Heinrich musste das Grab des Vaters doppelt vermauern lassen, damit er nicht nochmals ein Opfer des Hasses werden könnte. Diese Sorgfalt hat denn mehr als ein Halbjahrtausend später gerade des 4. Heinrichs Sarg gerettet, als die französischen Mordbrenner Ludwigs des 14. die Königsgruft in Speyer plünderten und schändeten. Der Hass der Gegner gegen den Stillgewordenen bekannte am allerbesten, dass der Streit zu seinen Lebzeiten ungeschlichtet, der König also trotz aller Zusammenbrüche seines Lebens unbesiegt geblieben ist. Der große Treuebrecher Heinrich der V. von 1106 bis 1125 ist nun unbestritten König. Er übernimmt das politische Programm des Vaters. Aber noch kann er nicht nach Italien die Austragung des durch die Hartnäckigkeit des Papstes unlösbaren Gegensatzes zu suchen. Er belohnt zunächst den Spießgesellen seiner Jagd auf den alten Kaiser, den Grafen Lothar von Supplinburg, der durch seine Schwiegermutter reiche Besitztümer um Braunschweig und durch seine Gemahlin Richenza, eine Nordheimerin, den Nordheimer Besitz an sich gebracht hat. Heinrich macht ihn zum Herzog von Sachsen, soll aber von Lothar schlechtesten Dank ernten. Kriegszüge gegen Flandern 1106, Böhmen 1107, Ungarn 1108 und Polen 1109 füllen die nächsten Jahre. Der König richtet in Böhmen die deutsche Oberherrschaft wieder auf, an der gerüttelt worden war. Sonst bringen die Feldzüge keinen Erfolg. Im Jahre 1110 geht es endlich, was der streitbare Adel so lang ersehnt, nach Italien. Der Papst hat dem Kaiser den Spruch eines französischen Konzils über die Investiturfrage zugemutet. Nun zieht ein gewaltiges deutsches Ritterheer, zu Regensburg aufgeboten über die Alpen, an die 30.000 Mann. Novara, das sich widersetzen will, wird niedergeworfen und nun wagt sich kein Widerstand mehr. Ein einiges deutsches Kriegsvolk aus allen Gauen marschiert gleißend im Glanz der Sonne auf den roncalischen Feldern auf und Italien ist still, als hätte es nie eine Pataria, nie einen Städtebund gegeben. Mathilde macht auch keine Schwierigkeiten. Auch die Kurie wagt keine unbedingte Ablehnung. Es kommt ein Geheimabkommen zwischen König und Papst zustande. Die Tore von Rom tun sich auf und am 12. Februar 1111 soll die Kaiserkrönung in der Peterskirche erfolgen. In der militärisch gesicherten Kirche gibt Heinrich unter atemloser Spannung bekannt, dass er auf die Investitur verzichte. Der Papst aber erklärt, die Bischöfe und Reichsäbte hätten dem Reich ihre Regalien, das heißt die von ihnen verwalteten staatlichen Befugnisse, zurückzugeben. Geistliche und weltliche Gewalt sollen wieder getrennt sein. Heinrich fügt hinzu, dass er aus königlicher Gnade den bisherigen Besitzern den Genuss der Regalien vorläufig belasten wolle. Diese Erklärungen sind für die geistlichen Fürsten, aber auch für viele unter den Weltlichen, die geistliche Lehen ihr eigen nennen, eine fürchterliche Überraschung. Als der Papst allen, die sich auflehnen wollen, den Bann verheißt, bricht ein fürchterlicher Tumult los. Da erklärt der schnell gefasste König, dass er nun auf der alten Investitur bestehen müsse und fordert die im Vertrag von Sutri vereinbarte Krönung. Als sich der Papst weigert, lässt ihn Heinrich mit 13 Kardinälen als treubrüchig verhaften und ins deutsche Lager, dann in die Albaner Berge abführen. Der Tag von Canossa ist gerecht. Der König hat aber auch dem Papst klar die Bedeutung der Regalien vor Augen geführt. Sicher hat er alles von Anbeginn durchschaut und war in der Peterskirche der Einzige, der die Lage beherrschte. Wollte die Kurie ihn mit dem Vertrag hineinlegen, so ist ihr dieser Versuch bei dem kaltberechnenden Salier übel bekommen. Ob der Papst, als ihn die deutschen Reisigen nicht mit Samthandschuhen anrührten, wohl an den stillen Mann in der ungeweihten Friedhofskapelle gedacht hat? Der König sorgt dafür, dass Paschalis sich erinnert, denn eine seiner ersten Bedingungen ist die Lösung des toten Kaisers vom Bannfluch. Nach einigen Wochen starken Druckes stimmt der Papst seiner Kapitulation zu, die der Vertrag von Ponte Marmolo bedeutet. Dem König wird die Investitur zugestanden, ihm wird die Kaiserkrone versprochen und der Papst muss sich verpflichten, sich nie zu rächen und den Kaiser niemals zu bannen. Heinrich kennt die Gewissenhaftigkeit seines Partners. Solange Paschalis lebt, wird er nie mehr gebannt. Die Reformpartei aber hat ihre erste Niederlage erlebt. Die Kaiserkrönung vom 13. April ist ein Triumph für den Kaiser. So kann der Salier froh nach Deutschland zurückkehren, wo er sich wie der Vater in Jahren des Aufbaus stark auf die Städte stützt, denen er Privilegien erteilt. Speyer 1111, Worms 1112 und noch eines 1114. Da tauchen die ersten Schwierigkeiten auf. Nicht der Papst, aber eine Lateransynode und eine französische in Vienne tut den Kaiser in den Bann. In Deutschland aber bildet sich eine Erhebung. Zwar mit dem Erzbischof von Mainz, der dem Kaiser wegen der Vermehrung des salischen Gutes am Rhein grollt, wird er rasch fertig. Er verhaftet ihn und setzt ihn einige Zeit recht unangenehm in der Burg Trifels fest. Aber auch der mächtige Lothar hat sich erhoben und gegen ihn muss der kränkelnde Kaiser zu Felde ziehen. Sachsen ist stärker als früher, denn der große bremische Besitz und die salischen Güter um den Harz sind in ihm aufgegangen. Der Kampf, den Heinrich, selber kein Feldherr, nicht persönlich führen kann, lässt sich gut an. Der kaiserliche Feldherr Mansfeld liegt bei Warnstedt in der Nähe von Quedlinburg und Lothar in Supplinburg muss sich unterwerfen. Mit großen Festlichkeiten feiert der Kaiser im Jänner 1411 seine Vermählung mit Mathilde, der Tochter des englischen Königs. Aber ein Feldzug Heinrichs gegen die Friesen wird Signal für den Abfall der Kölner und ihres Erzbischofs, dann auch der Thüringer und der Sachsen. Der Kaiser kann Köln nicht einnehmen und wird bei Andernach geschlagen. Heuer von Mansfeld aber erleidet diesmal gegen Lothar bei Welfesholze eine empfindliche Niederlage und fällt selbst in der Schlacht 1115. Auch der Salier, schon in Sachsen eingedrungen, muss nun wieder zurück. Seine Pfalz Dortmund und seine Burg Bentheim an der friesischen Grenze werden von den Sachsen verbrannt. Eine Erhebung der Mainzer zwingt den Kaiser, den gehässigen Erzbischof freizugeben. Nur Friedrich von Schwaben und Welf von Bayern stehen noch treu zu ihm.